Kundgabe 557. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.08.1938. Trost. Indirekte Hilfe der Geistwesen in Verlassenheit der Seele. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, und den meinen stehe ich nahe und gebe ihnen Kraft. Ein unendlich beruhigender Gedanke ist es, sich vom Herrn der Schöpfung beschützt zu wissen, und es werden darum auch die Menschen ihren Lebensweg in Frieden zu Ende gehen können, die im Herrn ihren Freund und Beschützer und ihren Vater sehen. Werdet wie die Kinder und vertrauet euch dem Vater an. Er höret euer Gebet und stehet euch bei in euren Nöten, denn sein Wille ist es, dass ihr bewahret werdet vor Herzeleid und ohne solches zu ihm findet. Jede Seele empfängt durch die Gnade Gottes so wunderbare Beweise seiner Liebe und wird des Öfteren sich dieser Liebesbeweise erfreuen dürfen, je mehr sie sich ihm zuwendet. Umso begreiflicher ist es, dass sich die rechte Verbindung mit dem Herrn dann ergibt, wenn seine Liebe das Menschenkind umfasst und sich dieses so äußert, dass er Kraft verheißet auf Erden der göttlichen Kraft gleich. Ihr werdet erkennen, dass ein unsichtbarer Zusammenschluss des Geistes mit der Seele stattfindet, so ihr dieser Kraft in euch inne werdet. Denn Gott lässt dort diese außerordentliche Gnade zu, wo der eigene Wille die Vollkommenheit anstrebt und wo ein fortgesetztes Arbeiten an der Seele diese in den Zustand versetzt, dass der Geist sich vereinen kann mit der Seele und so nach aller Zwang der Materie von dieser abfällt. Es ist ein Kampf ohne Gleichen, den ein Erdenkind ausfechten muss, will die Seele die Ketten der Materie von sich abschütteln. Ohne die Gnade Gottes wäre solches unmöglich, denn die Kraft des Menschen reicht bei weitem nicht aus. Doch jeder Seele sind eben ungeheure Mittel geboten worden durch die Liebe des Herrn. Jeder verlangende Gedanke bewirkt, dass diese Mittel der Seele zugewendet werden, und somit wieder ist der Weg ein leichter, wenn die Gnade Gottes erfleht wird. Doch achten die Menschen des Gebetes nicht. So werden sie in ihrem etwaigen Bemühen, zur Höhe zu gelangen, sehr bald nachlässig werden. Sie erreichen nichts durch eigene Kraft, werden müde und lassen bald ganz ab von ihrem Vorhaben. Doch die Seele bangt und fürchtet diese Trägheit und leidet unsäglich, wenn der Wille des Menschen nachlässt. Aus der geistigen Welt aber kann ihm auch wenig Hilfe kommen, denn ihre Bewohner harren gleichfalls auf den Bittruf, ehe sie eingreifen dürfen. In solcher Verlassenheit wird sich die Seele oft genötigt fühlen, einen offenkundigen Treubruch am Körper zu begehen. Sie wird diesen in die schwersten innerlichen Konflikte kommen lassen und ihm geistige Depressionen nicht ersparen können, so dass der Körper trotz Wohlleben und Erfüllen irdischer Begehren keine Ruhe findet und in wahrer Selbstzermürbung die Tage verbringt. Und dieses Einwirken der Seele auf den Körper kann mitunter diesen bestimmen, von weltlichem Verlangen abzulassen und die Gedanken dem geistigen Leben zuzuwenden. Ließen die Menschen solche inneren Warnungen, Missstimmungen und qualvolle Selbstvorwürfe nicht unbeachtet vorübergehen, so würden sie oft viel eher zur Einsicht gelangen und die Seele würde es ihnen danken. Nur in der ständigen Drangsalierung des Körpers findet die Seele Unterstützung von Seiten liebender Geistwesen, so diese nicht direkt um Hilfe angerufen werden. Jeder Fehlschlag, jedes Ärgernis und jedes unerquickliche Geschehnis ist gleichsam eine Hilfeleistung von drüben, um die Seele zu unterstützen, den Körper gefügig zu machen, so dass sich Seele und Körper gemeinsam der Arbeit an sich selbst hingeben. Und wiederum ist ein solches gemeinsames Arbeiten unerlässlich, soll die Seele den Reifegrad erreichen, den göttlichen Geist in sich bergen zu können. Denn wo der Körper nicht den gleichen Weg geht, ist die Materie ein unüberwindliches Hindernis zur Einigung der Seele mit dem Gottesgeist. Jede Arbeit der Seele muss vom Körper zugleich ausgeführt werden. Es muss ein volles Einverständnis herrschen von Körper und Seele. Und ohne Widerstand muss der Körper ausführen, was der Seele allein dienlich ist. Amen.